Halskette und Kalebasse von Robert van Gülik. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Regie Götz Fritsch. Erster Teil. Richter Dee hielt sein Pferd an und warf einen sorgenvollen Blick zum bleiernen Himmel. Das Nieseln konnte jederzeit in einen Sommerregen übergehen. Sein Gewand war schon völlig durchnässt und der lange Bart glänzte feucht. Schweiß brannte ihm in den Augen. Sein Blick erstarrte. Ungläubig betrachtete er die mächtige, berittene Gestalt, die ihm zwischen den Bäumen entgegenkam. Sein vollkommenes Ebenbild. Ein Mann mit langem Vollbart, einer schwarzen Kappe auf dem Kopf und in ein braunes Reisegewand gehüllt. Vom Sattel hing ebenfalls eine große, aus einem hohlen Flaschenkürbis gefertigte Kalebasse. Richter Dee rieb sich die Augen. Ist das der Weg zur Stadt? Ehrwürdiger Herr? Ja, er wird Sie schließlich dorthin bringen, Doktor. Der andere hielt ihn offensichtlich für einen Wanderarzt, wohl wegen der Kalebasse, in der Ärzte für gewöhnlich ihre Arzneien transportieren. Es ist nur ein kleines Stück von hier. Ich werde Ihnen gern den Weg zeigen. Das schwache Licht hatte Richter Dee getäuscht. Der Bart des anderen war schon von grauen Strähnen durchzogen, das breite Gesicht voller Falten und die knochigen Schultern traten unter dem abgetragenen Gewand hervor. Auch ritt er bloß einen Esel, auf dessen Rücken er ein paar Krücken mit sich führte. Wir sollten nach dem Mann sehen, den Sie im Fluss gefunden haben. Er könnte Ihre Hilfe brauchen, Doktor. Richter Dee wollte gerade anmerken, dass er Amtsrichter von Puyang sei, überlegte es sich aber anders. Welchen ehrenvollen Beruf üben Sie aus, mein Herr? Ich bin bloß ein daoistischer Wandermönch. Verstehe. Ich hatte Sie für einen Kollegen gehalten. Was haben Sie in Ihrer Kalebasse? Leere, mein Herr. Nichts als Leere. Wertvoller als alle Arzneien, die Sie bei sich haben mögen, Doktor. Leere ist wichtiger als Fülle. Sie können den feinsten Ton nehmen und ein hübsches Gefäß daraus machen. Ohne seine Leere wäre es unbrauchbar. Man nennt mich Meister Kalebasse. Hier ist eine Abkürzung. Ich reite voraus. Dunstschleier lagen über der braunen Wasserfläche des Hafens. Es ist Taimin, der Kassierer vom Eisvogel, Meister Kalebasse. Mausetot ist der. Das bedeutet, dass der Mann Ihre Hilfe nicht mehr brauchen wird, Doktor. Meister Kalebasse ergriff die Krücken und kletterte von seinem Esel. Aber ansehen sollten wir uns das trotzdem mal. Auf dem Kai lag die Leiche eines jungen Mannes. Lange Strähnen nassen Haares klebten an seinem aufgedunsenen, verzerrten Gesicht. Die nackten Beine und Füße zeigten schwere Brandwunden. Die Hände waren zerfetzt, sein Bauch aufgeschlitzt und die bleichen Gedärme hingen heraus. Lass die Leiche ins Hauptquartier bringen, zusammen mit den Fischern, die ihn aus dem Wasser gezogen haben, und dem Gastwirt, bei dem das Opfer angestellt war. Da ist ein flaches Päckchen in seinem linken Ärmel. Maul halten! Muss mein Silber sein. Das ist Wei Zhang, der Gastwirt vom Eisvogel. Denkt immer zuerst ans Geld. Rockai! Alles zurückbleiben! Der Tote war doch Zivilist. Warum befasst sich das Militär mit dem Fall und nicht der hiesige Bezirksrichter? Es gibt hier keinen Bezirksrichter, Doktor, wegen des Wasserpalastes. Die Stadt und ihre Umgebung gelten als Sonderbezirk, verwaltet von der kaiserlichen Garde. Ja, ich werde mich hier verabschieden. Ein feiner Sprühregen wehte jetzt über die Straße, die sich zu einem offenen Platz verbreiterte. In dessen Mitte stand ein festungsartiges Gebäude. Kaiserliche Garde, 2. Regiment des linken Flügels, lauteten die schwarzen Zeichen über dem rot lackierten Tor. Da er sich in einem Sonderbezirk mit strengen Sicherheitsvorkehrungen befand, beschloss der Richter, sich sogleich anmelden und registrieren zu lassen. Willkommen, Richter Dee. Ich bin Hauptmann Sue. Der Richter stand in einem weitläufigen, kahlen Raum, der von einer großen Kerze beleuchtet wurde. Sie haben mich auf dem Kai erkannt, nehme ich an. Ja. Sie standen neben unserem guten Meister Kalebasse. Ich wollte Sie dort nicht ansprechen, weil Sie inkognito zu reisen schienen. Wusste ohnehin, dass Sie in mein Büro kommen würden, um sich anzumelden. Ich beabsichtige hier, eine Ruhepause einzulegen und vielleicht ein bisschen zu angeln. Streng, inkognito natürlich. Ausgezeichnete Idee, Richter. Sie haben wirklich ein paar Tage Ruhe verdient. In Ihrer gegenwärtigen Aufmachung könnte man Sie leicht für einen Doktor halten. Meister Kalebasse muss enttäuscht gewesen sein, als er erfuhr, dass Sie kein Arzt sind. Er spricht gerne über Heilkräuter. Um ehrlich zu sein, ich habe ihn in seinem Irrtum belassen. Nun, wenn Sie wirklich eine ruhige Zeit in unserer Stadt verbringen wollen, rate ich Ihnen, sich an Ihre Arztrolle zu halten. Der Richter zupfte an seinem Bart. Als Bezirksbeamter auf Besuch würde er offizielle Höflichkeitsvisiten machen müssen. In voller Amtstracht und mit Flügelkappe. Ich werde alles für Sie regeln. Der Hauptmann zog ein Blatt Papier zu sich heran, tauchte seinen Schreibpinsel in Tusche und stellte ein neues Ausweisdokument aus. Liang Mo, ein Lungen- und Leberspezialist aus der Hauptstadt. Tatsache ist, ich habe ein kleines Problem, Herr Richter. Ihr Inkognito könnte mir helfen, es zu lösen. Würde nicht viel Ihrer Zeit in Anspruch nehmen und Sie täten mir einen enormen Gefallen. Ich sage immer, um einen neuen Blick auf die Dinge zu bekommen... Es wäre besser, Sie erklärten mir Ihr Problem. Der ganze Sonderbezirk steht unter der unmittelbaren Verwaltung des Palastes. Es ist Ihnen sicher bekannt, dass der Wasserpalast die Sommerresidenz der dritten Prinzessin, der Lieblingstochter des Kaisers, ist. Nein, das wusste ich nicht. Eine sehr intelligente junge Frau, die sich für Kunst und Wissenschaften interessiert. Die drei höchsten Instanzen hier sind drei Beamte. Der Obereunuch ist für die dritte Prinzessin und das gesamte weibliche Gefolge verantwortlich. Dann haben wir den Oberaufseher des Palastes, der für das übrige Personal, etwa 1000 Personen, zuständig ist. Und dann noch meinen Vorgesetzten, Oberst Kang, den Befehlshaber der kaiserlichen Garde. Die Verwaltung der Stadt wurde mir übertragen. Verbrechen sind selten, weil jede hier begangene Straftat als Hochverrat aufgefasst wird. Nicht einmal der abgebrühteste Verbrecher möchte das Risiko eingehen, mit dem langsamen Tod bestraft zu werden. Die hiesigen Scharfrichter sind in der Lage, ihre Opfer langsam in Stücke zu schneiden und sie dabei etliche Tage am Leben zu erhalten. Dann ist Ihre Aufgabe doch einfach, Sue. Nur routinemäßige Verwaltung. Nein. Da irren Sie sich. Gerade weil dieses Gebiet vor den kleineren Verbrechern sicher ist, ist es ein wahres Paradies für die Großen. Hier können Sie sich frei bewegen, ohne von rivalisierenden Organisationen belästigt zu werden. Sie könnten sich die Situation einfach mal ansehen. Ein Mann mit Ihrer Erfahrung... Schon gut, ich habe nichts dagegen. Als Sie Ihr Problem erwähnten, dachte ich, Sie meinten den Mord am Kassierer vom Eisvogel. Ach, übler Fall. Aber der Bursche wurde irgendwo außerhalb meines Zuständigkeitsbereiches ermordet und in den Fluss geworfen. Zusammen mit dem Zeug dort drüben, das wir in seinen Ärmeln gefunden haben. Er führte den Richter an einen Nebentisch und deutete auf eine Karte, einen Abakus, Namenskarten und einen Strang Kupfermünzen. Auf der Karte ist die Straße zum Dorf der 10 hügeligen Meilen, rot markiert. Ach, dorthin wollte sich der Kerl offenbar davonmachen mit dem nun verschwundenen Silber seines Brotgebers. Dieser Gastwirt ist ein sauertöpfischer alter Geizhals. Seine Frau ist ihm vor ein paar Wochen weggelaufen. Ach, wenn Sie Ihr Quartier im Eisvogel nehmen, könnten Sie nicht bei der Gelegenheit den Abakus zurückbringen? Das will ich gerne tun. Tja, also, ich bin Ihnen sehr dankbar für Ihre Bemühungen, Richter. Aber lassen Sie sich nicht abhalten, ein paar Angelausflüge zu machen. Es gibt hier prächtige Barsche. Ein großer Lampion mit der Aufschrift Herberge zum Eisvogel schaukelte an der Dachrinne eines Säulenvorbaus. Richter Dee betrat die Eingangshalle, die von einem stattlichen Bronzeleuchter erhellt wurde. Ja, die großen Zimmer sind alle belegt, mein Herr. Aber wir haben noch ein kleines Zimmer im zweiten Stock frei. Das genügt mir. Bevor ich hinaufgehe, möchte ich ein Bad nehmen und meine Kleider wechseln. Sehr gerne, Doktor. Ich bin Wei Zhang, der Besitzer dieser Herberge, wenn ich Ihnen den Weg zeigen darf. Bitte hier entlang. Bei meiner Anmeldung im Hauptquartier bat man mich, dieses Päckchen abzugeben. Es gehörte Ihrem Kassierer, dessen Leichnam im Fluss gefunden wurde. Meine 20 Silberstücke sind nicht dabei. Nur seine Kupfermünzen und das Rechenbrett. Ja, ein Abakus gehört zu einem Kassierer. Wei Zhang, der Wirt, dankte ihm seufzend und legte den Abakus in die Schublade. Vor dem großen Wasserbecken übten sich zwei nackte Männer im Faustkampf. Der Badeaufseher knetete die wabbligen Schultern eines Mannes, dessen regelmäßige stolze Gesichtszüge ihm etwas Vornehmes verliehen. Richter Di spülte sich mit einem Eimer heißen Wassers ab und wartete, bis die Reihe an ihn kam. Woher kommen Sie, mein Herr? Aus der Hauptstadt. Mein Name ist Liang. Ich bin Arzt. Der andere musterte Richter Dies muskulöse Arme und seine breite Brust. Sie sind ja eine liebende Werbung für Ihre medizinischen Fähigkeiten, Doktor. Mein Name ist Lang Yu, aus dem Süden. Die beiden Tölpel sind meine Gehilfen. Ich bin... Ich bin Seidenhändler und mache hier Urlaub. Hatte nicht mit solch grässlichem Wetter gerechnet. Nun stieg der Richter in das Becken und streckte sich aus. Das heiße Wasser entspannte seine Glieder. Los, beeilt euch ein bisschen. Herr Lang ließ sich trocken reiben und verließ mit seinen Gehilfen das Bad. Nach einer Weile der Ruhe kehrte der Richter in den Umkleideraum zurück. Schnell warf er einen Blick in seine Brokatmappe. Es fehlte nichts. Aber eine Ecke seines neuen Ausweispapiers war nass. Neugieriger Bursche, dieser Lang Yu. Angetan mit einem frischen Unterkleid aus weißer Baumwolle und einem grauen Obergewand, begab er sich in sein kleines, aber sauberes Zimmer. Das Abendessen, mein Herr. Angenehm überrascht sah der Richter ein schlankes, junges Mädchen eintreten. Ich habe Sie heute auf dem Kai gesehen. Sie hätten nicht hingehen sollen. Es waren schreckliche Anblicke. Gastwirt Wei hat mich mitgenommen. Es war nötig, um den Toten zu identifizieren. Ich verstehe. Ich bin eine Nichte von Herrn Wei, Herr. Ich hörte Herrn Wei sagen, der Kassierer habe ihm 20 Silberstücke gestohlen. In der Fantasie meines Onkels vielleicht. Damien war kein Dieb. Er war ein einfacher, liebenswürdiger Junge. Warum wurde er nur so schrecklich misshandelt? Kannten Sie ihn gut? Oh ja, wir fuhren oft zusammen auf den Fluss hinaus. Er war hier aufgewachsen und kannte jeden Winkel. Waren Sie gut mit ihm befreundet? Ich kann es Ihnen ja ruhig erzählen. Nein, Daimin war bis über beide Ohren in meine Tante verliebt. Er betete sie aus der Ferne an. Aber sie brannte mit einem anderen durch. Wissen Sie mit wem? Keine Ahnung. Ich hätte nicht einmal im Traum daran gedacht, dass sie meinem Onkel untreu werden könnte. Der Richter nahm ein Stückchen Salzgemüse auf und kaute es bedächtig. Sie besuchen hier einen Patienten? Nein, ich mache nur Urlaub und wollte ein bisschen angeln. Sie müssen mir sagen, wo es sich lohnt. Wenn Sie es wünschen, fahre ich Sie in unserem Boot den Fluss hinauf. Morgen habe ich frei. Das ist sehr lieb von Ihnen. Wie heißen Sie? Man nennt mich Fahn, Herr. Danke vielmals, Fahn. Aber jetzt will ich Sie nicht länger von Ihren Pflichten abhalten. Der Richter verzehrte sein Mahl mit Genuss und trank langsam eine Schale starken Tee. Dann erhob er sich, nahm sein Schwert und die Kalebasse und ging nach unten in die Empfangshalle. Er hatte Lust, sich in der Stadt umzusehen. Dr. Liang, soeben war ein Bote für Sie da. Eine kranke Person wünscht Sie zu konsultieren, Doktor. Vor dem Eingang in der Sänfte. Richter Di zog den Türvorhang der Sänfte zur Seite und fand sich Auge in Auge mit einer jungen Frau. Ich muss Ihnen mitteilen, dass ich keine Frauenkrankheiten behandle. Ich empfehle Ihnen deshalb... Kommen Sie herein, ich werde es Ihnen erklären. Kaum hatte sich der Richter auf die schmale Bank gesetzt, hoben die Träger die Sänfte auf ihre Schultern und eilten in schnellem Trab davon. Was hat dieser Unsinn zu bedeuten? Das bedeutet, dass meine Mutter Frau Hortensie, Oberhofdame ihrer Hoheit, der dritten Prinzessin, sie zu sehen wünscht. Ist ihre Mutter krank? Ich befolge nur Anweisungen. In diesem Kästchen finden Sie ein Bündel Blankorezepte, einige Heftpflaster und ein ganz harmloses Pulver. Waren Sie jemals in Wanxiang? Ich bin einmal da durchgekommen. Gut. Dort wohnt der ehrenwerte Herr Guo, Sekretär der Palastarchive. Er rief Sie in der vergangenen Woche zu sich, weil er an Asthma leidet. Können Sie sich das merken? Ich will's versuchen. Der ehrenwerte Guo empfahl Sie meiner Mutter, die Sie nun zu einer Konsultation rufen lässt. Warum tragen Sie ein Schwert? Das wird einen schlechten Eindruck machen. Legen Sie es unter die Bank. Die Träger bewegten sich jetzt über eine von hohen Kiefern gesäumte Waldstraße, die an einer breiten Marmorbrücke endete. Vor ihnen lag das mächtige Doppeltor des Wasserpalastes. Nennen Sie Namen, Beruf und Zweck des Besuches. Ich bin Dr. Liang Mo. Lady Hortensie, Oberhofdame Ihrer kaiserlichen Majestät, der dritten Prinzessin, hat mich zu sich gerufen. Steigen Sie bitte aus. Zwei Gardisten untersuchten den Richter fachmännisch, tasteten das Innere seiner Stiefel ab und brachten das Ausweispapier zum Vorschein. In Ordnung. Sie können passieren, Dr. Liang. Lautlos bewegte sich der Zug über den mit Marmor ausgelegten Innenhof, der von unzähligen Seidenlampions hell erleuchtet wurde. Die Behörden sind überaus vorsichtig mit ihren Sicherheitsmaßnahmen. Leuten von draußen ist es nicht gestattet, die Anlage des inneren Palastes zu sehen. Das ganze Wasser kommt wohl aus dem Fluss, nehme ich an. Darum heißt es ja auch Wasserpalast. Richter Di versuchte, sich den Weg einzuprägen, den sie nahmen, verlor aber schnell die Übersicht über all die Ecken, um die sie bogen, und die Treppen, die sie hinauf und hinab getragen wurden. Seine Exzellenz, der Obereunuch, wünscht Sie zu sehen, bevor Sie die goldene Brücke überqueren, Doktor. Ein dickleibiger Eunuch mit einem langen Brokatgewand und schwarzem Lackhut gab ihnen das Zeichen, auszusteigen. Meine Mutter leidet Schmerzen. Der Doktor muss sie sofort sehen. Seine Exzellenz, Befehle waren eindeutig. Sie werden so gütig sein, hier zu warten. Fräulein, dort entlang, mein Herr. Bisher hatte den Richter die Vorschriftswidrigkeit der Situation nicht beunruhigt, denn die Person, die ihn herbeizitiert hatte, schien sehr einflussreich und über seine wahre Identität unterrichtet zu sein. Erschrocken begriff der Richter, dass ihm nur eine halbe Minute blieb, um einen Entschluss zu fassen. Er würde einen der höchsten Hofbeamten anlügen oder aber die Wahrheit sagen müssen, ohne auch nur im geringsten die Folgen eines solchen Schrittes abschätzen zu können. Wenn ein korrupter Höfling ihn für einen schändlichen Zweck benutzen wollte, so bedeutete dies, dass er, der Richter, hinter den Idealen der Rechtschaffenheit, denen er nachstrebte, zurückgeblieben war und damit zu Recht den Tod verdiente. Eine prinzipielle Überlegung, die ihm seine innere Sicherheit zurückgab. Gleich hinter der Tür kniete Richter Di nieder, wobei er eine seiner roten Besuchskarten ehrerbietig mit beiden Händen über den geneigten Kopf hielt. Dr. Liang Mo, lassen Sie mir Ihr Gesicht sehen. Als der Richter den Kopf hob, bemerkte er zu seinem Erstaunen, dass er sich in der eleganten Bibliothek eines Gelehrten befand. Ein weites Fenster gab den Blick auf einen bezaubernden Garten frei und der zarte Duft der Orchideen erfüllte den stillen Raum. Neben einem Rosenholzschreibtisch saß ein alter Mann in ein Gewand aus steifem Brokat gehüllt. Das fahle Gesicht erschien klein und zusammengedrückt unter der juwelenbesetzten Tiara. Stehen Sie auf und kommen Sie näher. Warum hätte sie die Dame Hortensie rufen lassen sollen? Wir haben 4 ausgezeichnete Ärzte. Meine Person könnte selbstverständlich niemals wagen, sich mit den großen Ärzten dieses Palastes zu messen. Doch es hat sich so gefügt, dass ich dem ehrenwerten Guo, der unter ähnlichen Symptomen litt, in einem außerordentlich glücklichen Moment und ganz unverdientermaßen einst Linderung verschaffen konnte. In seiner großen Güte muss der ehrenwerte Guo der Dame Hortensia eine sehr übertriebene Darstellung der geringen Kunstfähigkeit meiner Person gegeben haben. Aha. Kommen Sie. Ich möchte Ihnen meine Blumen zeigen. Diese weiße Orchidee hier ist ein seltenes Exemplar und außerordentlich schwer zu züchten. Sie hat einen zarten, flüchtigen Duft. Richter Dee beugte sich über die Blume. Ich sehe persönlich nach ihr. Jeden Tag Leben zu geben und zu erhalten, ist Personen meines Standes nicht gänzlich versagt. Der Prozess der Schöpfung ist ein universeller Prozess, Exzellenz. Wer glaubt, dies sei das Vorrecht des Menschen, ist in der Tat sehr dumm. Es ist angenehm, sich einmal ganz privat mit einem intelligenten Mann zu unterhalten. Es gibt zu viele Augen und Ohren in einem Palast. Doktor, viel zu viele. Warum haben Sie sich für den Arztberuf entschieden? Unsere alten Weisen sagen, Exzellenz, dass Krankheit und Leiden nur Abweichungen vom rechten Weg sind. Ich erachte es als lohnenswerten Versuch, diese Abweichungen wieder in ihre natürliche Richtung zu lenken. Sie werden die Erfahrung gemacht haben, dass Misserfolg ebenso häufig ist wie Erfolg. Ich habe mich mit den Grenzen menschlicher Bemühungen abgefunden, Exzellenz. Das ist die richtige Einstellung, Doktor. Völlig richtig. Nun, Sie haben die Erlaubnis, die Goldene Brücke zu überqueren. Ich hoffe, dass dieser eine Besuch genügen wird. Die Gesundheit der Dame Hortensie liegt uns sehr am Herzen. Aber wir können nicht zulassen, dass ständig Leute von draußen hier ein- und ausgehen. Auf Wiedersehen. Richter Dee erkannte, dass er nun in den Teil des Palastes kam, in dem die dritte Prinzessin wohnte und dessen Betreten strengstens verboten war. Mutter, Dr. Liang ist da. Zwischen den Vorhängen einer riesigen Bettstatt erschien eine runzlige Hand. Ärzte dürfen von einer vornehmen weiblichen Patientin nicht mehr als die Hand sehen. Richter Dee fühlte mit der Spitze seines Zeigefingers den Puls. Ich werde Ihnen eine schwache Dosis Ephedrin verordnen. Ein sich windender Drache aus weißer Jade umgab das dünne Handgelenk. Lassen Sie die Arznei sofort zubereiten und... Gehen Sie durch die Täfelung links von dieser Bettstelle. Beeilen Sie sich. Die dunkle Wandvertäfelung schwang nach innen und gab den Weg in einen kleinen Vorraum frei. Im Licht einer Seidenlampe saß eine Dame und las in einem Buch. Der Richter fiel auf die Knie. Er hatte den gelben kaiserlichen Brokat ihrer langärmeligen Jacke erkannt. Stehen Sie auf, Dee. Die Zeit ist knapp. Deshalb sei Ihnen gestattet, auf alle leeren Formalitäten zu verzichten. Das blasse Gesicht der Prinzessin war ein vollkommenes Oval, eingerahmt von der prächtigen Fülle ihrer Hochfrisur. Feine Augenbrauenlinien liefen über ihre zarte, hohe Stirn und der kleine Mund war kirschrot gefärbt. Ich habe Sie zu mir gerufen, Dee, weil man mir sagte, dass Sie ein hervorragender Ermittlungsbeamter und unser loyaler Diener sind. Ich tat es auf diese ungewöhnliche Weise, weil die Nachforschungen, mit deren Durchführung ich sie beauftragen werde, geheim bleiben müssen. Vor 2 Tagen, gegen Mitternacht, befand ich mich in dem Pavillon, der auf der äußeren Mauer steht. Allein. Ich nahm meine Halskette ab, legte sie auf den Teetisch und stellte mich ans Fenster, um den Ausblick auf den Fluss zu genießen. Ich weiß nicht, wie lange ich dort stand. Als ich mich wieder umdrehte, war sie verschwunden. Diese Halskette, die, ist ein kaiserliches Erbstück. Sie besteht aus 84 ungewöhnlich großen, völlig gleichen Perlen. Ich wies die Palastverwaltung an, mit äußerster Gründlichkeit eine Suche einzuleiten. Bisher wurde nicht der kleinste Hinweis gefunden. Übermorgen kehre ich in die Hauptstadt zurück. Bis dahin muss ich die Kette wiederhaben. Der Kaiser wünscht, dass ich sie immer trage. Ich glaube, nein. Ich bin davon überzeugt, dass der Diebstahl von jemandem außerhalb des Palastes begangen wurde. Er muss in einem Boot gekommen und die Mauer hinaufgeklettert sein. Niemand innerhalb und außerhalb des Palastes darf wissen, dass ich Sie mit den Ermittlungen beauftragt habe, die. Öffnen Sie den Saum Ihres Kragens. Die Prinzessin schob ein eng gefaltetes gelbes Stück Papier in das Gewand des Richters. Ihre Frisur streifte für einen Moment sein Gesicht und er nahm deren zarten Duft wahr. Sobald Sie die Halskette gefunden haben, kommen Sie wieder. Das Papier, das ich Ihnen gegeben habe, wird Sie in die Lage versetzen, den Palast offen zu betreten, ohne dass es jemand wagen dürfte, Sie daran zu hindern. Sie werden es mir zusammen mit der Halskette zurückgeben. Ein zaghaftes Lächeln spielte um Ihre Lippen. Ich lege mein Glück in Ihre Hände, Dee. In die weiche Polsterung der Sänfte gelehnt, überkam den Richter das deutliche Gefühl, dass etliche wichtige, ja delikate Details ungesagt geblieben waren. Ich habe Befehl, Sie zum Oberaufseher des Palastes zu bringen. Folgen Sie mir. Richter Dee biss sich auf die Lippen. Man war ihm also schon auf der Spur. Dr. Liang, Exzellenz. Hinter einem mit Papieren überhäuften Schreibtisch saß ein dünner Mann mit strähnigem Kinnbart. Er schien in ein Dokument vertieft, als der Richter ehrerbietig den Kopf neigte und die Hände hob. Es war sein Ausweispapier. Wie geht es der Dame Hortensie? Ich habe ihr eine Arznei verschrieben, Exzellenz. Wo fand die Konsultation statt? Vermutlich im Schlafgemach der ehrwürdigen Dame, Exzellenz. Ihre Tochter war ebenso anwesend. Ich hoffe, dass sich die Arznei als wirksam erweisen wird. In erster Linie natürlich für die Patientin, aber auch für Sie. Da Sie die Behandlung übernommen haben, werden Sie von nun an als verantwortlich für die Gesundheit der Dame Hortensie betrachtet, Doktor. Sie verlassen die Stadt nicht, bevor Sie nicht meine Genehmigung dazu haben. Sie können jetzt gehen. Durch das Fenster der Sänfte strömte frische Nachtluft und kühlte das erhitzte Gesicht des Richters. Mit großer Erleichterung dachte er daran, dass seine Papiere der Prüfung standgehalten hatten. Der Dieb muss einen Komplizen im Inneren des Palastes haben. Jemand wusste im Voraus, dass die Prinzessin zu dieser Zeit im Pavillon ihre Perlenkette ablegen wird. Die Prinzessin verdächtigt eine bestimmte Person in ihrem engsten Gefolge. Deshalb benötigt sie für die Ermittlungen jemanden von außerhalb. Und daher ihr Insistieren auf äußerste Geheimhaltung. Wie sollte er das misstrauische Verhalten des Obereunuchen und dann des Oberaufsehers interpretieren? Ausgeschlossen, dass hohe Beamte des kaiserlichen Hofes einen Diebstahl des Geldes wegen begehen. Andererseits könnte es sein, dass die Kette in einer komplizierten Hofintrige eine Rolle spielt. Mit unheilvoller Vorahnung tastete der Richter unter der Bank nach seinem Schwert, ein wertvolles Erbstück. Oh. Es war verschwunden. Steigen Sie aus, mein Herr. Folgen Sie der Straße und Sie werden in ein paar Minuten in der Stadt sein. Da die Stadt so nahe ist, wäre es besser, Sie brächten mich zu meiner Herberge. Ich bin müde. Es tut mir leid, aber ich habe meine Befehle. Nachdenklich, an seinem langen Backenbart zupfend, blieb Richter Dee allein zwischen den hohen Kiefern zurück. Im Schatten der Bäume ging er langsam voran. Es war nicht sinnvoll, sich einem ehrgeizigen Bogenschützen als Ziel zu präsentieren. Hinter einer Wegbiegung vernahm er einen seltsam schnaubenden Laut. Vorsichtig, die Zweige teilend, arbeitete er sich vorwärts. Es war ein alter Esel, der dort graste. Sie sind noch spät auf den Beinen, Doktor. Zusammengekauert am knorrigen Stamm eines riesigen Baumes saß Meister Kalebasse auf einem moosbedeckten Stein. Ich habe einen Spaziergang gemacht, um die frische Abendluft zu genießen. Ich muss mich verirrt haben. Wo ist Ihr Schwert? Man sagte mir, es sei völlig sicher, sich hier unbewaffnet zu bewegen. Ich nahm an, Sie hätten gelernt, nicht alles zu glauben, was die Leute so sagen, als Arzt. Na schön. Ich werde Sie wieder führen. Richter Dee empfand Erleichterung. Mit einer wohlbekannten Gestalt wie Meister Kalebasse als Zeuge würde der Feind keinen offenen Angriff riskieren. Heute Nachmittag haben Sie mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Für einen Moment glaubte ich, meinen Doppelgänger gesehen zu haben. Sprechen Sie nicht leichtfertig von ernsten Dingen. Niemand ist nur einer. Wir alle sind eine Summe von vielem. Aber wir vergessen leicht unsere weniger zufriedenstellenden Bestandteile. Wenn es einem davon gelingen sollte, zu entwischen und Sie ihm begegneten, würden Sie für einen Geist halten, Doktor, und für einen sehr unangenehmen dazu. Da wir gerade über Geister sprechen, meinen Sie nicht, dass uns jemand verfolgt? Rasch ergriff der Richter eine der Krücken des Alten. Ich bin ein geübter Stockfechter. Keine Angst. Ich habe keine Angst. Niemand kann mich verletzen. Ich bin nur eine leere Hülle. Männer mit Schwertern sprangen auf sie zu. Richter Dee wollte soeben einen Stoß mit der Krücke führen, als er einen stechenden Schmerz in der Kreuzgegend verspürte. Tu das lieber nicht, Hundskopf. Geben Sie mir meine Krücke wieder, Doktor. Ich brauche sie beide. Was machen wir mit dem alten Kauz? Nimm ihn mit. Ist sein Pech. Los! Weitergehen. Der Pfad führte zu einem niedrigen Warenspeicher am Rande einer Lichtung. Vorwärts! Bitte einzutreten. Im Lichtschein einer Kerze sah der Richter jetzt das grobe Gesicht des Anführers, das ein ringförmiger Stoppelbart rahmte. Allesamt waren sie ungeschlachte, kräftig gebaute Burschen, das Haar mit roten Stofffetzen hochgebunden. Ihr sollt wissen, dass wir nichts gegen euch beide haben. Dies war das Todesurteil. Wir tun, wofür wir bezahlt werden. Verbrecher aus den einfachen Schichten waren abergläubisch. Das ist die einzige Möglichkeit für uns, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie sagten das immer, bevor sie ihr Opfer umbrachten, um zu verhindern, dass sein Geist sie verfolgte. Das verstehen wir vollkommen. Der alte Daoist hob eine seiner Krücken und richtete sie mit zitternder Hand auf den Anführer. Was ich nicht verstehe, ist, warum sie so ein hässliches Scheusal wie dich für diese Arbeit ausgesucht haben. Ich werde dir dein dreckiges Maul stopfen, altes Wrack! Schau! In diesem Augenblick schnellte die Krücke plötzlich nach vorn und bohrte sich tief in das linke Auge des Bärtigen. Richter Dee packte das zu Boden gefallene Schwert und rammte es in die Brust eines anderen Attentäters. Wie angewurzelt, aber blieb er plötzlich stehen, verblüfft von einem unglaublichen Schauspiel. Einer der Angreifer sprang wie rasend vor Meister Kalebasse hin und her und ließ einen Hagel blitzschneller Hiebe auf ihn niederprasseln. Der alte Mann parierte jeden Streich entspannt und gemächlich mit absoluter tödlicher Präzision. Taumelnd kam der bärtige Anführer wieder auf die Füße. Mit einem wilden Blick in seinem verbliebenen Auge hatte er einen Speer ergriffen. Der Richter duckte sich und trieb ihm mit einem schnellen Stoß das Schwert in die Brust. Wer hat euch geschickt? Der riesige Kerl sah zu ihm hoch, die dicken Lippen zuckten. Ein Blutstrom stürzte aus seinem Mund. Der mächtige Körper wurde von heftigen Krämpfen geschüttelt. Dann lag er still. Danke vielmals. Sie haben die Stöße Ihres Gegners so exakt erwidert. Ich hasse Waffen. Aber Sie gehen unglaublich geschickt damit um. Ich sagte Ihnen doch, ich bin eine leere Hülle. Da ich leer bin, strömt die Fülle meines Gegners automatisch in mich über. Mit mir zu fechten ist, als ob Sie mit Ihrem eigenen Spiegelbild fechten. Und genauso zwecklos. Kommen Sie her. Ihr Arm blutet. Ein kranker Doktor ist ein trauriger Anblick. Bleich im fahlen Mondschein graste der Esel friedlich in der Lichtung. Niemand war zu sehen. Hinter einer weiteren Reihe von Lagerschuppen lag der Fluss. Sie befanden sich am östlichen Ende des Kais. Als der Richter sich umwandte, fiel sein Blick auf eine Inschrift über der Tür des Lagerhauses. Eigentum der Seidenfirma Lang. Nachdenklich strich sich Richter D. den langen Bart. Der neugierige Bursche aus dem Badehaus, Herr Lang Liu, Seidenkaufmann. Ich werde mir noch einmal die Toten ansehen und dann den Überfall im Hauptquartier melden. Wenn jemand meine Aussage wünscht, dann weiß, wo ich zu finden bin, Doktor. Der Geruch des frischen Blutes verursachte dem Richter Übelkeit. Im Licht der Kerze studierte er die Gesichter der Toten. Berufsmörder, effizient und wahrscheinlich gut bezahlt. Nur von wem? Während er die Kerze zurückstellte, fiel ihm das Papier ein, das die Prinzessin ihm gegeben hatte. Der Inhaber wird vorübergehend zum kaiserlichen Untersuchungsbeamten mit allen Exekutivbefugnissen. Oben auf dem Dokument wurde des Kaisers persönliches Siegel sichtbar. Zinnoberrot und 3 Zoll im Quadrat. In einer Ecke das persönliche Siegel der Prinzessin. Ein Blankoerlass des Kaisers. Es muss um viel mehr gehen, als um den Diebstahl eines kaiserlichen Schatzes. Er durchsuchte die Kleider der Toten. Keiner von ihnen hatte etwas bei sich, außer ein paar Kupfermünzen. Unter einer Bank fand er ein paar von getrocknetem Blut verklebte Stricke. Der Richter ging nach draußen, setzte sich auf einen Baumstamm und fing an, die ganze Sache noch einmal gründlich zu durchdenken. Freut mich, dass Sie hereinschauen. Nehmen Sie Platz. Hauptmann Xu saß hinter seinem Schreibtisch und sprang auf, als er den Richter eintreten sah. Ich möchte Näheres über einen meiner Mitgäste im Eisvogel wissen. Heißt Lang Liu, der Bursche. Sie haben sich also gleich an die Arbeit gemacht? Ja, Lang Liu ist genau der Typ von Gauner, von dem ich Schwierigkeiten erwartete. Er ist der Chef aller Bordellbesitzer und Spielsäle im südlichen Teil dieser Provinz und hat sie in einer Art Geheimzunft namens Blaue Liga organisiert. Bis vor kurzem hatte er viel Ärger mit einem Konkurrenzunternehmen der Nachbarprovinz, der sogenannten Roten Liga. Ich habe sagen hören, dass sie sich auf eine Art Waffenstillstand geeinigt haben. Bemerkenswert, wie schnell sie ihm auf die Schliche gekommen sind. Er ist eher mir auf die Schliche gekommen. Was wissen Sie über Meister Kalebasse? Nicht viel. Jeder kennt ihn, aber keiner weiß, woher er kam. Man sagt, dass er einst einem daoistischen Einsiedler begegnete und dessen Schüler werden wollte. Als der alte Knabe das ablehnte, setzte sich Meister Kalebasse mit gekreuzten Beinen vor die Eremitenklause und harrte viele Tage dort aus, sodass ihm die Beine abstarben. Daraufhin weihte ihn der Einsiedler in alle Geheimnisse um Leben und Tod ein. Manche glauben, er könne einem die Seele rauben und sie in seine Kalebasse einschließen. Nun werden Sie mir etwas offen erklären müssen, Xu. Da ich es Ihnen zu verdanken habe, dass ich tief in eine Situation verwickelt bin, über die ich so gut wie nichts weiß, verlange ich eine vollständige Erklärung, und zwar hier und jetzt. Tut mir schrecklich leid. Sie haben natürlich vollkommen recht. Schlimmer Fehler, Dinge zurückzuhalten. Heraus damit, Mann! Es wird spät und ich bin müde. Ja, Richter. Nun, Oberst Kang ist ein persönlicher Freund von mir, müssen Sie wissen. Er stammt aus einer Familie mit alter Militärtradition. Ausgezeichnete Krieger, aber natürlich kein Geld. Und keine Verbindung am Hof. Dazu ist er ein wenig hochmütig und meidet andere. Den Leuten hat es nicht sehr gefallen, als er zum Befehlshaber des Wasserpalastes ernannt wurde. Die ziehen nämlich die Speichelecker vor, geben und nehmen. Aber er ist immer gut mit ihnen fertig geworden. Kürzlich jedoch war er sehr niedergeschlagen. Eine höllisch komplizierte Geschichte, er wisse nicht, wie er sie anpacken solle und dürfe mir nichts darüber erzählen. Aber es stünde alles auf dem Spiel. Kommen wir zur Sache. Gewiss. Nun, als ich Sie erkannte, hielt ich Ihre Ankunft für ein Geschenk des Himmels. Ich dachte, wenn es mir gelänge, eine Begegnung zwischen Ihnen und meinem Oberst zu arrangieren... Wann genau haben Sie dem Oberst gesagt, dass ich hier bin? Wann? Ich traf Sie doch erst heute Nachmittag. Ich wollte gleich morgen früh bei meinem täglichen Bericht von Ihnen erzählen. Aha. Jemand anders musste ihn erkannt und einen direkten Zugang zur Prinzessin haben. Ich muss Sie bitten, Sue, mich mit keinem Wort bei Ihrem Oberst zu erwähnen. Ich würde mich freuen, ihn irgendwann kennenzulernen, aber nicht gerade jetzt. Was Lang Liu betrifft, unternehmen Sie vorerst nichts. Den werde ich mir zu geeigneter Zeit persönlich vorknüpfen. Übrigens habe ich ein paar interessante Einzelheiten im Zusammenhang mit dem Mord an Kassierer Tai Min erfahren. Der junge Bursche war in die Frau des Eisvogelwirts verliebt. Und es spricht viel dafür, dass sie zum Dorf der 10 hügeligen Meilen gegangen ist, das Tai Min auf seiner Karte rot markiert hatte. Anscheinend wollte sich Tai Min ihr dort anschließen, wurde dann aber auf dem Weg dorthin überfallen und ermordet. Na, es trifft sich gut, dass zwei meiner Agenten noch heute in dieses Gebiet aufbrechen. Ich werde anordnen, dass sie Erkundigungen über Frau Wei einziehen. Danke Ihnen vielmals. Auf Wiedersehen, Hugh. Ich werde es Sie wissen lassen, wenn ich Neuigkeiten habe. Es ging auf Mitternacht zu. Die Eingangshalle des Eisvogel lag verlassen da. Aber durch den Wandschirm hinter dem Empfangstisch konnte der Richter Herrn Wei erkennen. Der Herbergswirt beugte sich über eine große Kiste mit Frauengewändern. Tut mir leid wegen der späten Störung, Herr Wei. Ich war bei einem Patienten. Noch zu so später Stunde, Doktor? Der Wirt nahm eine goldgewirkte Jacke aus rotem Brokat vom Stuhl, warf sie in die Kiste und setzte sich. Ich bin in den vergangenen Tagen so beschäftigt gewesen, dass ich nicht einmal Zeit hatte, die Kleider meiner lieben Frau auszusortieren. Ich hoffe, der Pfandleiher bietet mir einen guten Preis. Habe sie in Luxus gehalten, für wahr? Ich habe mit Bedauern von ihren häuslichen Schwierigkeiten erfahren. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Herr Wei. Nach kurzem Schlaf erwachte der Richter. Der klare Himmel verhieß einen günstigen Tag. Schönes Wetter heute. Guten Morgen. Fahren. Was ist mit unserem Ausflug, den Fluss hinauf? Sollte ich mich nicht erst umziehen? Ach nein. Wir müssen unterwegs nur Strohhüte kaufen. Farn lief die Steinstufen zum Hafen hinab und führte den Richter zu einem schmalen, schnittigen Kahn. Eine leichte Brise strich über das braune Wasser. Farn hatte die Jacke ausgezogen. Ein roter Schal umspannte ihre wohlgeformten Brüste. In den Bug zurückgelehnt betrachtete er sie, wie sie mit anmutiger Leichtigkeit das Ruder hin und her bewegte. Ein wenig traurig dachte er, dass es keinen Ersatz für Jugend gab. Dann wandte er seine Aufmerksamkeit dem Flussufer zu. Dort gibt es nichts zu fangen, was der Mühe wert wäre. Nur ein paar Krabben und Schlammfische. Können wir dem Ufer nicht noch ein wenig folgen? Ich würde mir den Palast gerne genauer ansehen. Damit wir beide umgebracht werden? Sehen Sie nicht die bemalten Bojen vor uns? Wenn wir die Linie überqueren, benutzen die Bogenschützen uns als Übungsziel. Hinter einer schmalen Einbuchtung erhoben sich die zinnbewehrten Wälle der nördlichen Mauer. Auf den Pickelhauben der Soldaten glitzerte die Sonne. Ganz schönes Aufgebot. Allerdings. Lassen Sie uns noch ein kleines Stück weiterfahren. Dann habe ich alles gesehen. Der Richter zählte 8 vergitterte Bogengänge direkt über dem Wasser. Dann sah er den Pavillon. der genau über dem letzten Wassertor aus der Wand hervorsprang. Ein kleines Boot, das dort verteut läge, wäre von oben nicht zu sehen. Hoffen Sie etwa, die schöne Prinzessin zu sehen? Wie wär's, wenn wir zum anderen Ufer fahren? Da ist eine gute Stelle. Schauen Sie, hier sind Krabbenbeine. Der beste Köder, den es gibt. Unser Meister Konfuzius fischte immer mit einer Angelrute, nie mit einem Netz. Er war der Meinung, man müsse dem Fisch eine faire Chance geben. Ich kenne seine Worte. Als Vater noch lebte, las er immer die Klassiker mit mir zusammen. Sie als gelehrter Doktor haben sicher eine große Bibliothek. Eine ziemlich große. Aber wenig Zeit, sie zu benutzen. Och, ich würde gerne im Haus eines Gelehrten leben. Malerei und Kalligraphie üben. Das gibt einem ein sicheres Gefühl, wenn Sie verstehen, was ich meine. Nehmen Sie die Leine. Nein, nehmen Sie die andere Schnur. Für Barsche brauchen Sie eine längere. Ich hörte, dass Ihre Tante eine nette Frau gewesen sein soll. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein leicht zu beeindruckender Bursche wie der Kassierer sich in einer Art jugendlicher Schwärmerei... Ach, er war völlig verrückt nach ihr. Ich bin sicher, er hat nur deshalb zu spielen begonnen, weil er ihr hin und wieder Geschenke machen wollte. Spielen ist ein zuverlässiges Mittel, Geld zu verlieren. Jetzt vermeinte der Richter ein leichtes Ziehen an seiner Angelschnur zu verspüren. Timing gewann. Aber ich glaube, dass ihn dieser Herr Lang absichtlich gewinnen ließ, um ihn hinterher umso besser schröpfen zu können. Lang? Lang Liu? Der Seidenhändler aus dem Eisvogel? Wo haben Sie gespielt? Och, Tamin suchte Herrn Lang ein paar Mal in dessen Gemächern auf. Hey, aufgepasst! Die Schnur glitt durch die Finger des Richters. Blitzartig sah er ein Muster vor sich auftauchen. Lang hätte sich niemals ohne Grund um den jungen Kassierer bemüht. Was sagen Sie da? Geben Sie ihm mehr Leine, mehr Leine. Ja, ich werde ihm Leine geben. Viel Leine. Ziehen Sie ihn herein. Hereinziehen. Och. Die Tatsache, dass man den Kassierer gefoltert hatte, war ihm gleich merkwürdig erschienen. Nun sah er eine mögliche Erklärung. Sagen Sie, wie viele Frauen haben Sie eigentlich? 3. Ist Ihre erste eine nette Dame? Ja. Ich habe einen glücklichen und zufriedenen Haushalt. Ich bin froh, das sagen zu können. Sie als berühmter Arzt sollten 4 haben. Gerade Zahlen bringen Glück. So? Mhm. Meine Beine haben sich ein wenig verkrampft. Vielleicht versuche ich mal, das Boot zu steuern. Etwas Bewegung. Solange Sie es nur nicht umkippen. Es ist sehr schön, mit Ihnen zusammen zu sein. Hastig ergriff der Richter das Ruder und versuchte aufzustehen. Das Boot begann gefährlich zu schaukeln. Der Doktor, nimm Sie doch bitte Platz. Der Seidenhändler Lang Liu bewohnte die teuerste und größte Suite des Eisvogel. Ich hatte Ihnen schon früher einen Besuch abstatten wollen, Herr Lang. Aber die Nacht war kurz und heute Morgen fühlte ich mich ein wenig unwohl. Schönes Wetter haben wir heute, nicht wahr? Das Klima ist in der Tat recht angenehm. Freut mich zu hören, denn Sie werden für einige Zeit in dieser Stadt bleiben müssen. Was genau soll das heißen? Das heißt, der Waffenstillstand ist vorbei. Ihre Leute haben gestern in Ihrem Lagerhaus versucht, mich zu töten. Als ich Sie gestern im Bad sah, kam mir gleich der Verdacht, dass Sie von der Roten Liga sind. Ärzte haben in der Regel keine Boxerfigur. Aber ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Ich bestreite, dass ich versucht habe, Sie töten zu lassen, wenn Sie in einem Lagerhaus belästigt wurden, das mir gehört. Entschuldige ich mich. Unsere Seite hält sich an den Waffenstillstand. Ich will das für den Augenblick dahingestellt sein lassen. Es gibt eine wichtigere Angelegenheit zu erörtern. Sie haben den Kassierer dieser Herberge dazu benutzt, ein sehr hübsches Spielzeug zu stehlen. Wenn man sieht, dass Sie das Risiko eingehen, sich in Stücke schneiden zu lassen, langsam und fachmännisch, ich meine, es wäre ein Vergnügen, Sie zu denunzieren. Aber wie Sie sagen, ein Waffenstillstand ist ein Waffenstillstand, vorausgesetzt natürlich, dass wir teilen. Die Hälfte von 84 macht 42. Ihre Leute sind gut. Sehr gut. Ihre Zahlen sind korrekt. 84 Perle. Bloß, ich habe sie nicht. Die ganze Sache ist ins Wasser gefallen. Ich hätte diesen verdammten Auftrag nicht annehmen sollen, aber Sie wissen ja, was man für Ausgaben heutzutage hat und was die Steuer betrifft. So kann ich Ihnen nur sagen. Tun Sie es nicht. Erzählen Sie mir etwas über die Halskette. In der vergangenen Woche kam ein Silberhändler zu mir. Hau, nannte sich. Er habe einen Plan, wie man eine wertvolle Halskette aus dem Palast stehlen könne. 10 Goldbarren, wenn ich jemanden wüsste, der mit dem Fluss und dem Gelände vertraut ist. Nun gut, ich dachte sofort an den Kassierer. Er brauchte Geld. Und Sie luden ihn zu einem kleinen freundschaftlichen Spielchen ein? Ja, ich ließ ihn zuerst gewinnen und dann schwer verlieren. Ich zweifle keineswegs an Ihren Worten, aber ich warte immer noch darauf zu erfahren, warum Sie die Halskette nicht bekommen haben. Den Rest können Sie sich sparen. Wir waren uns schnell einig. Und er versprach, die Kette abzuliefern. Aber mein Buchhalter wartete vergeblich mehrere Stunden auf ihn. Dann wurde der Bursche von meinen Männern auf der Oststraße aufgegriffen. Draußen vor der Stadt. Was ist nun mit der Halskette? Nichts. Wir hatten sie nicht. Meine Männer haben sich sehr angestrengt, die Wahrheit von ihm zu erfahren. So sehr, dass er ihnen unter den Händen stand. Nur noch schlechtes Personal. Sie haben die Befragung in meinem Lagerhaus verpfuscht und dann auch noch die Leiche an der falschen Stelle in den Fluss geworfen. Eine hübsche Geschichte. Als Beweis könnten Sie mich vielleicht Ihrem guten Freund Herrn Hau vorstellen. Oh, ich sollte gestern Morgen hier aufkreuzen. Mit 10 Goldbarren. Aber er ist nicht gekommen und ich... Es tut mir leid, aber mit dieser Geschichte kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Auf Wiedersehen, Herr Lang. Warten Sie. Sie wollen Beweise? Dieser Brief von Hau ist heute für mich abgegeben worden. Richter D. entfaltete das einzelne Blatt. Infolge unvermeidbarer Umstände konnte ich Sie zum verabredeten Termin nicht aufsuchen. Heute jedoch werde ich um 6 in Ihrem Lagerhaus sein. Sollten die Seitenmuster zufriedenstellend ausfallen, wird sich das Geschäft an Ort und Stelle abschließen lassen. Gezeichnet war der Brief mit Hau. Der Stil war einwandfrei, die förmliche, regelmäßige Handschrift, eine Kanzleischrift. In Ordnung. Unser Waffenstillstand geht weiter, wie vereinbart. Ich werde um 6 am Lagerhaus sein. Am Lagerhaus? Sie glauben doch nicht, dass wir da hingehen. Es riecht nach hohen Beamten. Du lieber Himmel, da kommen 10 solide Goldbarren zu Ihnen und Sie versperren Ihre Tür? Hören Sie, mein Freund, wir werden Herrn Hau sehr höflich empfangen. Wenn er das Gold bei sich hat, werden wir es dankbar annehmen. Dann fügen wir hinzu, dass wir die Halskette zwar nicht beschaffen konnten, aber angesichts der enormen Kosten und Scherereien die 10 Barren als angemessene Abfindung betrachten. Ich bin ein Mann des Friedens, Bude. Ich will keinen Ärger. Aber sehen Sie denn nicht, dass wir ihn völlig in der Hand haben? Wenn unser fairer Vorschlag nicht gefällt, sind wir natürlich bereit, die Behörden zu informieren. Wir haben ja lediglich nach Beweisen gesucht und erheben nun Anspruch auf die Belohnung der Regierung. Donnerwetter! Und ich muss mich mit dummen Hundesöhnen wie diesem Buchhalter behelfen. Ich werde ein 1 Dutzend guter Männer in der Nähe postieren. Nur für den Fall, dass Herr Hau nicht allein kommt. Ich selbst kann natürlich nicht hingehen. Muss auf meinen Ruf achten. Versteht sich. Ja, ich verstehe recht gut, was Sie meinen. Ich werde kurz vor 6 da sein. Eines war sicher. Mit dem Mordanschlag auf ihn und Meister Kalebasse hatte Lang Liu nichts zu tun. Halskette und Kalebasse von Robert van Gulik. Aus dem Englischen von Klaus Schomburg. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Erster Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Ernst Jacobi, Richter Di Hans-Michael Rehberg, Meister Kalebasse Peter Fitz, Wei Zheng Rudolf Wessely, Hauptmann Xiu Wolfram Koch, Lang Liu Traugott Bure, Farn Irina Potapenko, Obereunuch Fritz Lichtenhahn, Hortensie Renate Schröter, Tochter der Hortensie Jaschka Lämmert, Prinzessin Sascha X, Wen Dung Palastaufseher Udo Schenk. In weiteren Rollen Marian Funk, Heinrich Giskes, Daniel Gloger, Stefko Hanuszewski, Uwe Koschel, Fu Rau, Matthias Scheuring, Lin Ye. Besetzung Gudrun Eggert. Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Götz Fritsch. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2008. Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann. Halskette und Kalebasse von Robert van Gülik. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Regie Götz Fritsch. Zweiter Teil. Richter Die trat auf die Straße hinaus und schlenderte langsam zum Gardehauptquartier. Dann und wann blieb er stehen, um die Waren in den Geschäftsauslagen zu betrachten. Aus dem Augenwinkel bemerkte er zwei Herren in gesetzter grauer Tracht, die ihm zu folgen schienen. Unauffällig hielten sie sich dicht hinter ihm. Langsam ließ sich der Richter mit dem Verkehrsstrom weitertreiben, bis er in der Menge die Helmspitzen einer Patrouille entdeckte. Dann beschleunigte er plötzlich seinen Schritt, blieb abrupt stehen und stieß mit seinen Verfolgern zusammen. Diene! Haltet sie! Was ist hier los? Diese Kalotten haben versucht, mich zu bestehlen. Ich bin Arzt. Dieser Mann beschuldigt uns fälschlicherweise. Bringen Sie uns zu Ihrem Hauptmann. Es ist sicher nur ein Missverständnis, meine Herren. Aber kommen Sie, das Büro ist gleich da vorn. Gelassen und ohne besondere Notiz von Richter Die zu nehmen, sah Hauptmann Sio von seinen Papieren auf. Ihre Ausweise bitte. Dieser sogenannte Doktor ist ein Betrüger. Wir haben Befehl, ihn zum Palast zu bringen. Sie wissen, dass das nicht geht, meine Herren. Nicht ohne Vollmacht von meinem Befehlshaber. Dr. Liangs Ausweispapier ist völlig in Ordnung. Amtlich registriert hier von meinem eigenen Büro, wie ich sehe. Ich will Ihnen jedoch sagen, was ich tun werde. Sie nehmen eine Nachricht an Oberst Kang mit und kommen dann zurück, um diesen Herrn hier abzuholen. Wir sollen zurückkommen, um festzustellen, dass unser Mann verschwunden ist? Wir haben ausdrückliche Befehle, Hauptmann. Tut mir leid, mein Herr, aber ich habe auch meine Befehle. Sie werden diesen Mann in Gewahrsam halten, bis wir zurück sind. Ohne Haftbefehl kann ich einen ordnungsgemäß registrierten Bürger nicht festhalten. Mildtätige Regierung, Sie wissen ja. Andererseits, wenn der Herr Doktor kooperationsbereit ist... Selbstverständlich, das Missverständnis muss so schnell wie möglich aufgeklärt werden. Nun, dann wäre ja alles geregelt. Wünschen die Herren Pferde? Wir haben unsere eigenen. Agenten des Palastaufsehers. Sie hatten recht, Sie sind bereits ganz schön in die Sache verwickelt. Ich muss um 6 in Langs Lagerhaus sein. Dort treffe ich einen gewissen Herrn Hau. Lang wird ein Dutzend seiner Männer in der Nähe postieren. Ich möchte, dass Sie die Gegend abriegeln und die ganze Bande festnehmen. Können Sie 60 Gardisten entbehren? Wessen beschuldigen Sie diese Leute? Lang hat zugegeben, dass er die Folterung und Ermordung des Kassierers Thai Min veranlasst hat, weil dieser sich geweigert hatte, seinem Auftraggeber Lang das Versteck der Halskette zu verraten. Und Hau beschuldige ich eines Staatsverbrechens. In diesem Fall sollte ich wohl am besten selbst dort sein. Mein Leutnant wird Sie jetzt verkleiden, sodass Sie unbemerkt von hier weggehen können. Und zuerst stutzen wir Ihren Bart, dann... Kein Mummenschanz. Ich brauche nur einen Esel und ein paar Krücken. Mit hängenden Schultern und gesenktem Kopf lenkte Richter Die den Esel durch ein paar Nebenstraßen. Guten Tag, Meister Kalebasse. Richter Die setzte darauf, dass der alte Daoist eine so vertraute Figur in der Stadt war, dass die Leute ihn nicht so genau ansähen. Vor der Hintertür des Eisvogels stieg der Richter vom Esel und spähte in den verwahrlosten Garten. Nach einer Weile entschied er, dass ein alter Schuppen für ein paar ungestörte Stunden genügen mochte. Modergeruch erfüllte den stickigen Raum und ließ den Richter bald in einen unruhigen Schlaf fallen. Langsam tasteten Hände nach seiner Kehle. Der Richter rang nach Luft. Das verzerrte Gesicht des Kassierers beugte sich über ihn, grün und aufgedunsen. Das Traumbild zerrann und verwandelte sich in eine hochgewachsene Frau. Schlammverkrustetes Haar hing wirr über ihr Gesicht und enthüllte nur den blauen, weit aufgerissenen Mund, aus dem eine geschwollene Zunge ragte. Ameisen, Ameisen, überall Ameisen. Zu Hunderten krabbelten sie unter seinem Kragen, auf dem Bart und vorn auf dem Gewand umher. So gut er konnte, streifte er die Insekten ab und trat aus dem Schuppen. Rasch ergriff er die Krücken und schlüpfte zum Tor hinaus. Vom Fluss trieb leichter Abendnebel herüber. Am Ende des Kais war alles düster und nur die Bogenlampen der verteuerten Schiffe tanzten auf dem schwarzen Wasser auf und nieder. Sie sind spät, aber Herr Hau ist noch nicht gekommen. Bin froh, dass Sie da sind. Der Buchhalter hat Angst, vielleicht vor Taimins Geist? Ich doch nicht. Hier, genau auf dieser Bank hatten Sie ihn festgebunden. Hat geschrien wie ein Schwein. Ihre kleinen Spielchen interessieren mich nicht. Aber Sie können mir erzählen, was Sie aus dem Kassierer herausbekommen haben. So gut wie nichts. Als ihm die Füße verbrannten, schrie er 100 Mal, dass er die Perlen nicht habe. Die dämlichen Idioten schlitzten ihm den Bauch auf, um zu sehen, ob er sie nicht verschluckt hatte. Natürlich ist er dann gestorben. Naja, nichts zu machen. Der Richter verschränkte die Arme und ließ sein Kinn auf die Brust sinken. Er fragte sich, was Taimin im Sinn gehabt haben mochte, als er beschloss, Lang Liu übers Ohr zu hauen. Wir warten jetzt eine Stunde. Warum sollte er diese Verabredung treffen, wenn er nicht vorhat zu kommen? Wahrscheinlich wurde er aufgehalten. Von irgendwelchen unerwarteten... Heiliger Himmel. Was? Es gibt keine Verabredung. Der Richter stürzte nach draußen und pfiff zweimal scharf auf seinen Finger. Aus dem Kiefernwald ertönten Kommandos und schlagartig wimmelte die Lichtung von Gardisten. Mit Streitäxten brachen sie die Tür zum zweiten Lagerhaus auf, trieben Langs Männer hinaus und ketteten sie aneinander. Der dünne Bursche hinter Ihnen ist Herr Hau, nehme ich an. Nein, ist er nicht, aber er ist für die Folterung und Ermordung des Kassierers verantwortlich. Lassen Sie ihn sofort festnehmen. Wo sind Ihre Pferde? Wir müssen so schnell wie möglich zurück zum Eisvogel. Wie viele Männer? Hier sind genug, kommen Sie. Die Tür zum Wohnzimmer war nicht verschlossen. Aber Langs Arbeitsraum schien von innen verriegelt zu sein. Öffnen Sie die Tür, Lang! Hier ist Hauptmann Siu! Öffnen Sie sofort die Tür! Der Raum war verwüstet. Der Schreibtisch lag auf der Seite, alle Schubladen herausgezogen und die Papiere lagen verstreut auf dem Boden. Sogar die Wandtäfelung hatte man versucht aufzubrechen. Verflucht. Langs splitternackter Körper baumelte mit dem Kopf nach unten von der Decke. Die großen Zehen seiner bloßen Füße waren mit einem dünnen Strick am Dachbalken befestigt, die Arme hinter dem Rücken zusammengebunden. Ein blutbefleckter Lappen umschlang seinen Kopf, der knapp über dem Boden hing. Seine Brust ist noch warm. Aber das Herz schlägt nicht mehr. Zu spät. Lassen Sie ihn abnehmen und in die Leichenhalle bringen. Mit unsicheren Schritten ging der Richter zum Schreibtisch, hob den Armstuhl auf und setzte sich. Lang war ein abgebrühter Verbrecher. Er hätte verdient gehabt, auf dem Schafott geköpft. Aber nicht auf so bestialische Weise zu Tode gefoltert zu werden. Und er, der Richter, war für diese Gräueltat verantwortlich. Ich habe einen Fehler gemacht, Siu. Einen sehr schweren Fehler. Das Treffen war nur ein Vorwand, um Langs Männer von ihm wegzulocken. Hao musste zu dem Schluss gekommen sein, dass Taimin die Halskette Lang übergeben hatte, als er zum Packen in die Herberge zurückgekehrt war. Und dass Lang ihn hatte töten lassen, um sich die Beute selbst zu sichern. Meinen Sie, die haben gefunden, wonach Sie suchten? Nein. Nein, das haben Sie nicht. Schweigend sah der Richter zu, wie die beiden Gardisten die Leiche abnahmen und auf eine Bahre legten. Ich habe diesen irrsinnigen Fall gründlich satt. Ich werde zu Ihrer Sicherheit in der Eingangshalle 6 Mann postieren. Langs Ermordung ist Grund genug. Danke. Einen ruhigen Nachtschlaf kann ich jetzt gut gebrauchen. Ich werde früh zu Bett gehen. Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Meine Agenten sind vom Dorf der 10-hügeligen Meilen zurück. Die Eisvogelwirtin Frau Way ist dort nie gewesen. Sie ist also immer noch vermisst. Gute Nacht, Richter. In seinem Zimmer öffnete der Richter das Fenster, setzte sich an den Tisch und zog den Teekorb zu sich heran. Langsam schlürfte er den Tee und bemühte sich verzweifelt, seine Gedanken zu sammeln. Wenn die Prinzessin mir nicht ausdrücklich befohlen hätte, bis zum Auffinden der Halskette inkognito zu bleiben, könnte ich mich als kaiserlicher Untersuchungsbeamter in den Palast begeben und eine offizielle Untersuchung einleiten. Aber dieser direkte Weg war ausgeschlossen. Die Zeit war knapp. Es blieben ihm nur noch die Nacht und der frühe Morgen. Um die Mittagszeit würde die Prinzessin den Wasserpalast verlassen und in die Hauptstadt aufbrechen. Eine so mächtige junge Frau und doch so allein. Mit nur einer Hofdame, der sie vertrauen kann. Plötzlich erhellte ein zögerndes Lächeln sein angespanntes Gesicht. Und während er sich über den Bart strich, wurde ihm klar, dass ein nächster Schritt doch möglich war. Ohne sich offen zu zeigen. Es ist das fünfte von links. Farm, Sie sind es. Warum verfolgen Sie mich? Ihre eigene Schuld. Sie haben mich schließlich wachgehalten. Meine Dachkammer befindet sich direkt über Ihrem Zimmer. Und zuerst hörte ich Sie herumstapfen und als Sie schließlich in den Flur schlichen, dachte ich, ich sollte Ihnen vielleicht besser folgen und sehen, was Sie im Schilde führen. Und ich habe recht daran getan, wie sich zeigt, denn ich möchte mein Boot gewiss nicht sinken sehen. Hören Sie, Farm, Schluss jetzt mit dem Unsinn. Ich weiß, was ich tue. Nicht, wenn Sie ein Boot nehmen. Wo wollen Sie denn hin? Nicht weit, wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Die vierte Bucht stromaufwärts. Ach, und Sie meinen, Sie würden sie im Dunkeln jemals finden? Selbst am helllichten Tag ist die Einfahrt kaum wahrzunehmen. Zufällig kenne ich Sie. Also kommen Sie. Steigen Sie ein. Ich will mir den Wald dort einmal ansehen. Sie müssen vielleicht mehrere Stunden warten. Ach, in meinem Boot schlafe ich so bequem wie in meinem Bett. Sie sind wirklich eine große Hilfe, Frau. Ach. Ich habe Sie gern. Und außerdem vertraue ich Ihnen. Denn nur der Himmel weiß, was es zu bedeuten hat, dass Sie sich zu dieser nächtlichen Stunde hier herumtreiben. Jedenfalls werden wir die Laterne im Bug besser nicht anzünden. Farn bewegte den Riemen so geschickt, dass das Boot fast geräuschlos dahin eilte. Ein kalter Windstoß fegte über das Wasser und der Richter zog sein Gewand enger um die nackte Brust. Da vorne ist es. Vor ihnen tauchte die dunkle Masse hoher Bäume auf. Richter D. steckte die Sturmlaterne an und nun sah er, dass auch Farm eine schwarze Jacke und schwarze Hosen trug. Sie sehen, ich weiß, wie man sich für eine nächtliche Eskapade zu kleiden hat. Nun, in dieser Bucht sind wir völlig ungestört. Nur Sie, ich und Vater Mond. Wollen Sie mir jetzt nicht in mein kleines Ohr flüstern, was das eigentlich alles bedeuten soll? Ich suche nach etwas an dem alten Fußweg, der durch den Wald führt. Wenn ich in 2 bis 3 Stunden nicht wieder da bin, fahren Sie allein zurück in die Stadt. Als nächstes werden Sie mir erzählen, dass Sie nach Heilkräutern Ausschau halten. Um mich brauchen Sie sich jedenfalls keine Sorgen zu machen. Richter D. stopfte die Enden seines langen Gewandes unter den Gürtel und wartete ans Ufer. Der perfekte Straßenräuber. Viel Glück. Ohne jedes Zeitgefühl schritt er durchs nächtliche Dickicht, bis in einiger Entfernung ein Lichtschimmer zwischen den Bäumen erkennbar wurde. Die massige Gestalt des Wasserpalastes erhob sich schwarz aus dem Fluss. Der Richter zog sein Gewand aus, schlug die Hosenbeine fest um die Waden und teilte seinen langen Bart in zwei Stränge, die er sich über die Schultern warf und im Nacken verknotete. Langsam ließ er sich ins eisige Wasser gleiten. Am Balken eines verrotteten Schleusentors ertasteten seine Hände weiche, undefinierbare Objekte, die sich unter der Berührung zu bewegen begannen. Als er endlich die andere Seite des Grabens erreichte, zog er sich vorsichtig auf einen schlammigen Sims und schob sich, Rücken und Handflächen gegen die Wand gepresst, seitwärts um den Turm herum. Vor ihm lag der Fluss, eine glitzernde Fläche schwarzen Wassers. Der träge Strom ließ ihn schwindlig werden, als segelte er mitsamt dem Palastfluss aufwärts. Als er in einer vergitterten Nische Halt suchte, verlor er beinahe das Gleichgewicht. Eine dünne weiße Hand umklammerte von innen die unterste Querstrebe. Beim zweiten Blick bemerkte er an dem schlanken Handgelenk ein weißes Jadearmband in der Form eines sich windenden Drachens. Ich bin es, Dr. Liang. Warum sind Sie hierher gekommen? Aus dem Dunkel des Verlieses löste sich das blass schimmernde Gesicht der Dame Hortensie. Ich wollte zur Prinzessin. Ich brauche mehr Informationen. Wie sind Sie in dieses schreckliche Verlies geraten? Eine Hofdame mischte etwas in meine Medizin. Heimlich. Mir wurde schwindelig. Ich fiel zu Boden. Die Ärzte im Palast erklärten mich für todkrank. Dann verlor ich das Bewusstsein. Hier in diesem Verlies kam ich wieder zu mir. Sie werden mir vergiftete Speisen geben, meinen Leichnam der Prinzessin überbringen und behaupten, sie hätten getan, was sie konnten. Die Prinzessin wird morgen zur Mittagszeit in die Hauptstadt abreisen. Für eine Untersuchung meines Todes wird also keine Zeit bleiben. Wer sind diese ruchlosen Verschwörer? Wie könnte ich das wissen? Wir sind hier von zahllosen Personen umgeben, Tag und Nacht. Alle peinlich darauf bedacht, höflich zu sein, zu gefallen, zu lächeln. Da sie es nun gewagt haben, mit ihren schmutzigen Händen sich an mir zu vergreifen, glaube ich doch, dass einer der höchsten Palastbeamten zumindest eine Ahnung haben muss, was hier vor sich geht. Sowohl der Obereunuch als auch der Oberaufseher benahmen sich auffallend feindselig mir gegenüber. Wer hat der Prinzessin gesagt, dass ich in der Stadt bin und welchen Decknamen ich benutze? Meister Kalebasse. Die Prinzessin hegt eine große Bewunderung für den Meister. Sie findet Vergnügen an seinen Gesprächen und vertraut ihm völlig. Der Meister muss erkannt haben, dass sie in Schwierigkeiten ist. Gestern schoss er einen Pfeil auf den Balkon ihres Boudoirs mit einem Brief, in dem er riet, mit ihnen Kontakt aufzunehmen. Wo kann ich sie jetzt finden? Ich brauche wenigstens ein paar Hinweise. Ich will Ihnen sagen, was Sie wissen müssen. Die Prinzessin gab mir zu verstehen, dass mit dem Diebstahl eine Entzweiung zwischen ihr und dem Kaiser bewirkt werden soll. Es fällt mir schwer zu glauben, dass der Verlust einer Halskette einen Bruch in der Beziehung zwischen Vater und Tochter hervorrufen sollte. Die Gefangene schwieg. Die Prinzessin betonte ausdrücklich, dass der Diebstahl von jemandem außerhalb des Palastes begangen wurde. Das weckte bei mir den Eindruck, der Plan ihrer Feinde bestehe darin, dass die Halskette im Besitz einer ihr nahestehenden Person entdeckt würde, die durch die falsche Beschuldigung zugrunde gerichtet werden sollte. Nun, der zukünftige Ehemann ihrer Hoheit wird eine Macht sein, mit der am Hofe zu rechnen ist. Sie können sich also den Ärger der herrschenden Clans vorstellen, als die Prinzessin eine deutliche Vorliebe für Oberst Kang, den Befehlshaber der kaiserlichen Garde, erkennen ließ. Der keiner dieser Familien entstammt. Ja. Den Verlust ihrer Halskette entdeckte die Prinzessin gerade, nachdem er heimlich bei ihr gewesen war. Man gab ihr zu verstehen, dass der Oberst sie entwendet habe und dass irgendwo eine Geliebte auf ihn warte, mit der er plane, an einen fernen Ort zu fliehen. Jedermann weiß, dass er schwere Schulden machen muss, um seinen Status aufrechtzuerhalten. Sie können sich die widerstreitenden Gefühle, die Ihre Hoheit quälen, nicht vorstellen, die. Manchmal glaubt sie, dass sie ihn liebt, dann wieder nicht. Ist das nicht ein sehr häufiger Zustand bei verliebten jungen Frauen? Es gibt noch einen zweiten Grund, warum die verachtenswerten Verschwörer so sehr darauf erpicht sind, das Verhältnis zwischen der Prinzessin und Oberst Kang zu stören. Es ist ein so schreckliches Geheimnis, dass ich unter normalen Verhältnissen lieber sterben würde, als auch nur die Möglichkeit anzudeuten, dass... Ist es nicht merkwürdig, dass seine Majestät nie den geringsten Versuch unternommen hat, der Prinzessin bei der Wahl eines geeigneten Ehemannes zu helfen? Sie ist schon 26. Des Kaisers großzügige Äußerung, sie dürfe sich ihren Ehemann selbst aussuchen, könnte auch als Versuch interpretiert werden, ihre Heirat so lange wie möglich hinauszuschieben, um sie bei sich zu behalten. Himmel. Kalter Schweiß lief ihm über die Brust. Das war furchtbar. Unaussprechlich. Ist sich die Prinzessin dessen bewusst? Sie ahnt es. Aber was noch schlimmer ist, der Verdacht entsetzt sie nicht so sehr, wie wir gehofft haben. Nun erkannte der Richter das Grauenhafte des Komplotts in seinem ganzen Ausmaß. Eine vollentwickelte Frau, enttäuscht von der Liebe, ihrer eigenen Gefühle nicht sicher. Wenn sie in diesem verwirrten Zustand, dann wäre es jemandem, der das schuldbeladene Geheimnis kannte, möglich. Ja, so jemand könnte dem Kaiser praktisch seinen Willen aufzwingen. Nein, ich weigere mich, das zu glauben. Aber ich bin froh, dass Sie mir das erzählt haben. Nun weiß ich, dass die Verschwörer nicht einmal vor den grauenhaftesten Morden zurückschrecken. Aber der Feind wird machtlos sein, wenn erst bewiesen ist, dass Oberst Kang die Perlen nicht gestohlen hat. Ich werde mein Äußerstes tun, noch heute Nacht die Halskette zu finden. Sollte man sie morgen früh abholen, versuchen Sie es hinauszuzögern, was immer man Ihnen antun will. Sagen Sie, dass Sie wichtige Informationen haben oder was Sie sonst für das Beste halten. Ob ich Erfolg habe oder nicht. Ich werde morgen früh im Palast sein. Sanftes Mondlicht schien auf das stille Wasser der Bucht. Verwundert starrte der Richter auf das Boot, das unter den Zweigen einer knorrigen Kiefer verteut lag. Farm war nicht darin. Och, Sie sind früh zurück. Farm stand nackt in der knietiefen Bucht. Wassertropfen glitzerten auf ihrem wunderbaren jungen Körper. Ihre atemberaubende Schönheit ließ ihm das Blut in den Adern wallen und traf seine erregten Sinne an der verwundbarsten Stelle. Sie sehen furchtbar aus. Sie sollten auch einmal untertauchen. Tut mir leid, dass ich Sie warten ließ. Ach, das macht mir nichts aus. Aus dem Augenwinkel sah er sie nun aufrecht an der Felskante stehen und ihr langes Haar auswringen. Sie sollten sich besser anziehen. Beeilen Sie sich. Er riss eine Handvoll Gras zwischen den Steinen ab und begann mit unnötiger Kraft seine Stiefel zu säubern. Er ließ sich Zeit. Als er sich wieder erhob, war Farn bereits angekleidet und damit beschäftigt, das Boot unter der Kiefer hervorzuziehen. Es tut mir leid. Ich habe mich wie ein dummes Mädchen benommen. Aber Tatsache ist, dass ich Sie gern habe und ich hatte gehofft... Sie mögen mich, weil ich Sie an das glückliche, behütete Leben mit Ihrem Vater erinnere, Farn. Ich habe Sie auch gern. Aber ich sehe es lieber, dass Sie mit einem netten jungen Burschen glücklich werden. Ich werde immer an Sie denken. Und gewiss nicht nur, weil Sie eine so treue Gehilfin waren. Haben Sie gefunden, wonach Sie suchen? Ja und nein. Ich hoffe, dass ich Ihnen morgen mehr erzählen kann. In seinem Zimmer knetete der Richter kalten Reis und saure Pflaumen zu Kugeln und spülte dieses einfache Soldatenmahl mit Appetit und mehreren Tassen Tee hinunter. Nachdenklich betrachtete er die Kalebasse vor sich und die Worte des alten Daoisten kehrten in sein Gedächtnis zurück. Ich sagte Ihnen doch, ich bin nur eine leere Hülle. Um herauszufinden, wo Taimin die Halskette versteckt hatte, musste er sich an seine Stelle versetzen. Das Leben des Kassierers in sich spiegeln, mit all seinen öden Details. Der Richter schloss die Augen. Er sah sich auf dem hohen Schemel hinter dem Empfangstisch. Schlecht bezahlt von seinem geizigen Brotherrn, saß er dort Tag ein, Tag aus. Vom Morgen bis in die Nacht. Die einzige Zerstreuung, ein gelegentlicher Angelausflug und der Anblick der Herbergswirtin. 9 Gästen lege ich das Fremdenregister vor, Abreisende fragen nach der Rechnung. Die Zimmermiete und andere Leistungen addiere ich mit dem Abakus und schreibe die Summe mit roter Tusche auf die Rechnung, die schließlich mit der braunen Gummilösung an die früheren Rechnungen des Tages geheftet wird. Hat der Gast bezahlt, stempele ich, Zahlung erhalten, auf die Rechnung. Und, gütiger Himmel, ja, gibt es denn das? Der Richter umklammerte die Armlehnen des Stuhls. Ist das möglich? Rasch ging er alle Fakten im Geiste durch. Er hatte einen schweren Fehler begangen, den schwersten, den ein Ermittler nur begehen konnte. Er hatte, was offen zutage lag, übersehen. Guten Morgen. Hauptmann Siu verzehrte gerade mit Genuss eine große Schüssel Nudeln, als der Richter eintrat. Ich möchte, dass Sie hier vor Ihrem Büro das kaiserliche Banner hissen lassen. Er zog das gelbe Dokument aus seinem Ärmel und glättete es auf dem Schreibtisch. Das meine ich, meine Exzellenz. Geben Sie sofort die notwendigen Befehle, Hauptmann. Das Hissen des gelben Banners bedeutete, dass ein hoher Beamter mit persönlichen Befehlen des Kaisers anwesend war. Die Bewohner des Stadtteils hatten in ihren Häusern zu bleiben und die Fensterläden zu schließen. Bestellen Sie Oberst Kang und den Palastaufseher, dass der kaiserliche Untersuchungsbeamte Ihnen befiehlt, sich unverzüglich und mit geringstmöglichem Gefolge hierher zu begeben. Und dass Sie unten im Gerichtssaal in Audienz empfangen werden. Den Obereunuchen würde ich auch gerne herbeizitieren, aber die Palastvorschriften verbieten ihm unter allen Umständen, seinen Posten zu verlassen. Sorgen Sie persönlich dafür, dass keine Aufzeichnungen aus Ihren Büros vernichtet werden. Fügen Sie noch hinzu, dass der kaiserliche Untersuchungsbeamte sich um die Gesundheit der Dame Hortensie sorgt und hofft, dass die Palastärzte eine völlige Genesung bewirkt haben. Beeilen Sie sich, wir haben einen arbeitsreichen Morgen vor uns. Und lassen Sie mir zuallererst eine Schüssel von diesen köstlichen Nudeln bringen. Mit Genuss und ohne Hast verzehrte der Richter sein Frühstück. Nachdem er mehrere Schalen Tee getrunken hatte, erhob er sich, zündete Weihrauch in dem bronzenen Räucherfass an und legte das gelbe Schriftstück der Prinzessin auf den für kaiserliche Erlasse reservierten Ehrenplatz. Daraufhin vertauschte er sein kleines Käppchen mit der hohen, goldbesetzten Flügelkappe aus schwarzem Samt, legte die gelbe Stola um seine Schultern und nahm hinter der Richterbank Platz. Er strich sich über den Bart und betrachtete den leeren Saal. Wenn alles glatt ging, konnte er in 1 oder 2 Tagen wieder zu Hause sein. Der Palastaufseher schritt in seinem weiten Zeremonialgewand herein. Ihm folgte Oberst Kang in einem vergoldeten Panzerhemd. Beide verneigten sich tief und knieten auf dem Steinboden nieder. Sie können sich erheben. Dies ist eine ganz zwanglose Audienz. Ihre kaiserliche Majestät hat geruht, mich mit der Untersuchung einiger Unregelmäßigkeiten zu beauftragen. Sie beide und der Obereunuch als die 3 höchsten Beamten im Palast werden dafür verantwortlich gemacht. Ich habe meine Untersuchung inzwischen beendet und wir begeben uns in Kürze in den Palast, damit ich meinen Bericht vortragen kann. Wie es jedoch der Zufall will, ist der Diebstahl eines kaiserlichen Schatzes eng mit einem anderen, abscheulichen Verbrechen verbunden. Um die verwickelte Situation zu klären, bitte ich Sie, mich in die Herberge zum Eisvogel zu begleiten. Überrascht starrte Herr Way die drei hohen Beamten an, die seine Eingangshalle betraten. Zwei Soldaten drückten ihn unsanft auf die Knie. Vor 2 Wochen meldete dieser Mann, dass seine Frau mit einem heimlichen Geliebten durchgebrannt sei. Sind Sie ganz sicher, Exzellenz, dass diese schmutzige Geschichte eines Herbergswirtes uns tatsächlich etwas angeht? Uns, die Höchsten? Ganz sicher. Way, Sie sind ein Geizhals. Das ist an sich noch kein Verbrechen. Aber es kann zu einem Verbrechen führen und in Ihrem Fall führte es zu einem abscheulichen Mord. Sie können es nicht ertragen, sich von Ihrem Geld zu trennen. Noch konnten Sie es ertragen, sich von Ihrer Frau zu trennen. Sie liebten sie nicht, aber sie war Ihr Eigentum. Und Sie wollten nicht zulassen, dass jemand Ihr Eigentum wegnahm. Sie glaubten, dass der Kassierer Taimin Ihr Augen machte und zogen daraus den Schluss, dass Sie beabsichtigten, gemeinsam durchzubrennen. Nun, das lässt sich nicht mehr beweisen, der Kassierer ist tot. Und Ihre Frau ebenfalls. Denn vor 2 Wochen wurde sie von Ihnen ermordet. Nein, das ist nicht wahr. Das schändliche Ding hat mich verlassen. Ich schwöre es. Sie werden geköpft werden, weil Sie Ihre Frau getötet haben, ohne den geringsten Beweis, dass sie Ehebruch begangen hat. Anstatt die Kleider Ihrer Frau zu verbrennen, haben Sie sie in Ihrer Habgier einem Pfandleiher verkauft. Keine Frau, die wegläuft, lässt ihre schönsten Kleider zurück. Meine Herren, ich werde Sie nun in das Lagerhaus hinter dieser Herberge führen. Ameisen zogen noch immer in geordneter Formation über die Hanfsäcke, auf denen der Richter jenen schrecklichen Albtraum gehabt hatte. In einem kleinen Loch in der Backsteinwand verschwanden sie. Jemand hat an diesem Teil der Wand herumgepfuscht. Holen Sie einen Hammer und ein Brecheisen. Ekelerregender Gestank erfüllte den Raum, als das Mauerwerk nachgab. In der offenen Wand war die Gestalt einer stehenden Frau zu sehen. Ihr Kopf lag in einem unnatürlichen Winkel auf ihrer Brust. Und das lange Haar klebte in einer wirren Masse an ihrem Körper. Langsam sank die Leiche vornüber. Ich gebe zu, dass Sie nicht viel Zeit hatten, Way. Aber den toten Körper einzumauern, ohne vorher die Kleider zu untersuchen, war ein grober Fehler. Die Bonbons in Ihrem Gewand lockten die Ameisen an und diese fleißigen Insekten lieferten mir den Anhaltspunkt. Wie haben Sie Ihre Frau umgebracht? Es war zur Zeit des Abendessens. Ich erwürgte sie in meinem Büro. Dann schaffte ich sie hierher. Sie war so... Zu gegebener Zeit werden Sie unter Anklage des vorsätzlichen Mordes vor Gericht gestellt. Abführen. Ein bemerkenswertes Deduktionsbeispiel, Exzellenz. Dennoch ist es nur ein primitives Gewaltverbrechen, das in der unteren Schicht begangen wurde. Darf ich fragen, in welchem Zusammenhang es mit den ernsten Palastangelegenheiten steht, die uns betreffen? Das werden Sie gleich erfahren. Wir kehren in die Halle zurück. Hauptmann Sue, bitte nehmen Sie beide Schubladen aus dem Empfangstisch und bringen Sie uns eine Schale mit lauwarmer Reinigungsflüssigkeit. Ich komme nun zu der Frage der Halskette. Sie wurde von Taimin gestohlen. Er war zu jenem Zweck angeheuert worden. Die Drahtzieher dieses Diebstahls haben ihn mit sehr genauen Instruktionen zu den Sicherheitslücken des Palastes versorgt. Nachdem er die Halskette gestohlen hatte, beschloss er wohl, sie zu behalten und die Perlen eine nach der anderen zu verkaufen. Ein unerhörtes Verbrechen! Majestätsbeleidigung, den Mann hätte man... Er war ein sehr einfacher, junger Bursche. Wir sollten ihn nicht zu hart beurteilen. Sein Leben war grau und eintönig und er sehnte sich nach Liebe und Glück, an einem fernen Ort hinter den Bergen. Viele haben solche Träume geträumt. Der Richter strich sich über den Bart und warf einen raschen Blick auf Oberst Kangs unbewegliches Gesicht. Hauptmann Hsu, berichten Sie, was bei der Leiche Taimins gefunden wurde. Er trug nur seine Jacke, Exzellenz. In den Ärmeln fanden wir ein Päckchen mit Namenskarten, einen Plan dieser Provinz, seinen Abakus und einen Strang mit 32 Münzen. Taimin stieß auf ein sehr einfaches, aber sehr wirkungsvolles Versteck, meine Herren. Er durchtrennte die Kette und verbarg die losen Perlen in einem Gegenstand, mit dem er als Kassierer jeden Tag umging und den jedermann für selbstverständlich halten würde. Hier, in diesem Abakus. Der Richter zerbrach den hölzernen Rahmen des Rechenbretts, ließ die dunkelbraunen Kügelchen in die Porzellanschale gleiten und langsam in der lauwarmen Lauge umherrollen. Bevor er die ursprünglichen Holzkügelchen durch die Perlen ersetzte, hatte er jede mit einer Schicht brauner Gummilösung bedeckt, wie sie die Kassierer benutzen, um Rechnungen aneinander zu heften. Das Gummi wurde hart und sogar eine ganze Nacht im Fluss hat es nicht aufgelöst. Diese Lauge jedoch wird sich als wirksamer erweisen. Auf der offenen Handfläche des Richters schimmerten jetzt zwei perfekt gerundete Perlen in reinem weißen Glanz. Hier in dieser Schale ruhen nun die 84 Perlen der kaiserlichen Halskette. Die Mörder Taimins haben sogar seinen Bauch aufgeschlitzt, aber den Abakus würdigten sie keines weiteren Blickes. Dass ein Kassierer einen Abakus bei sich hat, erwartet man. Es war das naheliegendste Versteck und deshalb das Beste. Vor dem Eisvogel warteten zwei riesige Sänften mit einem Dutzend Träger und Gardisten, die ihre langen Hellebarden in die Höhe hielten. Richter Dee bestieg die Sänfte des Palastaufsehers und bedeutete diesem, sich zu ihm zu setzen. Langsam zogen sie durch die menschenleeren Straßen zum Palast. Wir werden direkt zu Ihrem Büro gehen, Palastaufseher Wendung. Ich möchte zunächst einen Blick in Ihre Unterlagen werfen. Vor einer hochaufragenden Halle stiegen sie aus. Die Beamten der Palastverwaltung knieten nieder, als sie die kaiserlichen Insignien sahen. Stehen Sie auf und berichten Sie über den Zustand der Dame Hortensie. Exzellenz, der behandelnde Arzt meldete, dass die Dame Hortensie von einem plötzlichen Gehirnfieber befallen wurde, was in diesem heißen und feuchten Klima nichts Ungewöhnliches ist. Sie wurde von schrecklichen Halluzinationen heimgesucht. Ja. Dank eines Beruhigungsmittels fiel sie in einen tiefen Schlaf. Heute Morgen hatte sich ihr Zustand so weit gebessert, dass sie das Krankenrevier verlassen und in die Gemächer ihrer kaiserlichen Hoheit gebracht werden konnte. Das freut mich zu hören. Öffnen Sie jetzt das Schließfach. Das Schließfach? Aufmachen! Der Richter entnahm ein Bündel von Papieren, das er am Schreibtisch des Palastaufsehers durchsah. Vertrauliche Personalberichte und andere Verwaltungsdokumente. Aber es fand sich nichts über die privaten Angelegenheiten der Prinzessin. Kein Hinweis auf die Beteiligung des Palastaufsehers an einem Komplott. Nichts, das ihm verdächtig erschien. Ebenso ergebnislos verlief die Inspektion der Räumlichkeiten von Oberst Kang. Bitte sehr. Ich lese in Ihrem Bericht, Oberst, dass es vor 4 Tagen eine Störung auf dem Palastgelände gab. Ja. Eine halbe Stunde vor Mitternacht fing das Dach eines Teepavillons plötzlich Feuer. Ich befand mich zu jener Zeit in einem anderen Teil des Palastes. Aber mein stellvertretender Befehlshaber schickte gleich eine Abteilung hinüber. Das Feuer konnte ohne Schwierigkeit gelöscht werden. Nichts weiter von Bedeutung. Der Obereunuch sandte eine Nachricht, in der er um besonderen Schutz der Gemächer ihrer Hoheit bat. Die Soldaten auf den Festungswällen erhielten die notwendigen Befehle. Eine Stunde nach Mitternacht kehrten sie wieder auf ihre Posten zurück. Auf Befehl des Obereunuchen? Wurden Sie abgezogen? Können Sie das beweisen? Hier ist die Nachricht. Mit seinem Siegel. Die Wachen verharrten mit der Stirn auf den Steinplatten, als der Richter das elegante Büro des Obereunuchen betrat. Der muffige Geruch alter Bücher vermischte sich mit dem schweren Duft der Orchideen. Niemand war zu sehen. Schweigend trat der Richter in den Garten hinaus und folgte einem schmalen Pfad. Etwas Wunderbares ist heute Nacht geschehen. Nie. Bei einem bizarr geformten Felsen stand der Obereunuch in ein einfaches Morgengewand gehüllt, auf dem Kopf eine Hauskappe aus Gaze. Sehen Sie nur. Diese seltene Blume hat sich plötzlich geöffnet. Beachten Sie die zierlich geformten Blütenblätter, die samtene Farbe. 3 Monate habe ich mich persönlich um sie gekümmert. Aber ich hätte nie zu hoffen gewagt, dass es mir gelingen würde, sie zum Blühen zu bringen. Die Orchidee war groß wie eine Hand und wurzelte in der Vertiefung eines Palmenstammes, der sich an den Stein zu schmiegen schien. Sie verströmte einen zarten, aber deutlich wahrnehmbaren Duft. Ich muss gestehen, ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Und Sie werden so etwas auch nie wiedersehen. Er knipste den Stängel mit seinen langen Fingernägeln ab und hob die Blüte an seine Nase. Als Sie vorgestern hierher kamen, wusste ich gleich, dass Sie nicht nur ein Arzt sein konnten. Denn dann hätten Sie vor Angst gezittert. Ja, Sie wären am Boden gekrochen. Stattdessen tauschten Sie tiefsinnige Bemerkungen mit mir aus, wie mit einem Gleichgestellten. Wenn Sie das nächste Mal in einer Verkleidung auftreten, achten Sie darauf, dass Sie auch Ihre Persönlichkeit verkleiden. Die. Sie haben alles unternommen, mich beseitigen zu lassen. Aber das Glück war auf meiner Seite. Und ich werde Ihrer kaiserlichen Hoheit nun die Perlenkette zurückgeben. Ich bitte Sie daher um die Erlaubnis, die goldene Brücke zu passieren. Verstehen Sie mich nicht falsch, die. Ja, ich wollte Macht. Die nahezu unbegrenzte Macht desjenigen, der das schuldbeladene Geheimnis eines Kaisers kennt. Aber ich hatte noch ein ganz anderes, viel stärkeres Motiv. Ich wollte die Prinzessin für immer bei mir haben. Wollte mich liebevoll um sie kümmern. So, wie ich mich um diese seltene Blume gekümmert habe. Ich wollte sie auch in Zukunft jeden Tag sehen, ihre liebliche Stimme hören, alles wissen, was sie tut. Und nun wird sie mir von einem primitiven Soldaten geraubt. Er zerquetschte die Orchidee und warf sie auf den Boden. Lassen Sie uns hineingehen. Ich leide an vielen chronischen Krankheiten. Es ist Zeit, meine Tropfen zu nehmen. Der alte Eunuch setzte sich in einen Lehnstuhl und nahm ein Fläschchen aus Bergkristall zur Hand. Rasch umfasste der Richter sein Handgelenk. Das Komplott, Exzellenz. Es muss vernichtet werden. Das Komplott. Er drückte auf einen kunstvoll verborgenen Knopf seines Schreibtisches. Eine flache Schublade sprang heraus, der er einen versiegelten Umschlag entnahm. Lassen Sie sie zu Tode foltern. Jeden einzelnen von Ihnen. Ihre erbärmlichen Seelen sollen mir im Jenseits als Sklaven dienen. Mit einem Zug leerte er den farblosen Inhalt des Fläschchens. Die halb verdeckten Augen schlossen sich. Dann lief ein Zittern durch seinen schwachen Körper. Sie haben meine Erlaubnis, die goldene Brücke zu überqueren. Die Wächter lagen noch immer auf den Knien, als Richter Dee aus der Bibliothek trat und dem Palastaufseher den versiegelten Umschlag überreichte. Hier drin finden Sie die genauen Einzelheiten über alle, die an der ruchlosen Verschwörung beteiligt waren. Lassen Sie die Hauptverantwortlichen sofort verhaften. Oberst Kahn, Sie begleiten mich zu Ihrer Hoheit. Ich habe die Erlaubnis, die Brücke zu passieren. Die Prinzessin stand auf einer überdachten Veranda, die von schweren rotlackierten Säulen gesäumt war. Von hier hatte man einen herrlichen Blick über die Wälder, die sich bis zu den Bergen hinaufzogen. Stehen Sie auf und berichten Sie die. Euer demütiger Diener hat die Ehre, eurer Hoheit die Worte des Erhabenen zurückzuerstatten. Als eine ältere Hofdame die gelbe Rolle vom Richter übernahm, bemerkte er an ihrem Handgelenk das weiße Jadearmband in der Form eines sich windenden Drachens. Euer demütiger Diener hat ferner die Ehre, eurer Hoheit die Perlenhalskette zurückzuerstatten. Der Dieb erwies sich als eine Person von außerhalb des Palastes, genau wie eure Hoheit anzudeuten geruhten. Die Prinzessin streckte ihre Hand aus und ließ die Kette durch ihre Finger gleiten, während ihre Augen auf Oberst Kang ruhten. Wiederholen Sie die letzten Worte, die ich zu Ihnen sagte, die. Eure Hoheit geruhte zu sagen, dass Sie mit dem Auftrag, die Halskette wieder zu beschaffen, Ihr Glück in meine Hände lege. Nun, Oberst Kang, beim Fest der roten Kerzen sehen wir uns wieder. Die glänzenden Augen fest auf die ihren gerichtet, erhob sich Oberst Kang und trat an ihre Seite. Die Dame Hortensie betrachtete das große, stattliche Paar mit einem sanften Lächeln. Richter Di strebte eilig zur Tür. Die Haupttäter sind bereits verhaftet, Exzellenz. Über seinen Schreibtisch gebeugt, ordnete der Palastaufseher dünne Papierstreifen mit den Namen der Verschwörer. Ich bedauere, dass sich die Fäulnis sogar unter meinen eigenen Männern ausgebreitet hatte. Was sollen wir mit dem Obereunuchen machen, Exzellenz? Er kann nicht festgenommen werden ohne... Der Obereunuch starb an einem Herzanfall. Wenn Sie Ihre Untersuchung durchführen, achten Sie besonders auf eine Person namens Hao. Er ist verantwortlich für die Ermordung des Herrn Lang Liu gestern Abend im Eisvogel. Sorgen Sie dafür, dass er mit äußerster Härte bestraft wird. Nehmen Sie doch bitte Platz, Exzellenz, damit ich Ihnen erkläre. Ich habe Ihre Hoheit die erhabenen Worte zurückgegeben. Von nun an bin ich nur noch der Bezirksvorsteher von Puyang. Ich lege alles in Ihre fähigen Hände, mein Herr. Wollen Sie damit etwa sagen, dass Sie sich diese Gelegenheit nicht zunutze machen? Ist Ihnen klar, dass Sie mühelos ein hohes Amt in der Hauptstadt haben können? Es drängt mich, auf meinen Posten zurückzukehren. Der Palastaufseher trat kopfschüttelnd an den Seitentisch. Er nahm das Schwert, das dort lag, und reichte es dem Richter. Es war sein geliebter Regendrache. Durch Ihre drastischen Maßnahmen gegen die Mönche in Puyang haben Sie sich die Buddhistenklicke am Hof zum Feind gemacht. Und nun haben Sie in gefährlicher Weise die Partei der Eunuchen gegen sich aufgebracht. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass Sie erbitterte Feinde am kaiserlichen Hof haben. Aber auch zuverlässige Freunde, mich eingeschlossen. Seine dünnen Lippen verzogen sich zu einem feinen Lächeln. So sah Richter Di den Aufseher zum ersten Mal. Er verbeugte sich und ging hinaus. Die warmen Strahlen der Sonne fielen auf den Rücken des Richters. Es ging auf Mittag zu, als er den Kiefernwald erreichte. Stolz dachte er an den Drachenthron, der von infamen Intrigen unbefleckt geblieben war, und straffte die Schultern. Solange die Spitze gesund blieb, war alles in Ordnung unter dem Himmel. Wollt mich zu sehen, dass Sie wieder Ihr Käppchen tragen, Bezirksrichter. An einer Biegung des Weges saß Meister Kalebasse zusammengekauert auf seinem Esel. Mit wachen Augen musterte der alte Mann den Richter. Ich wusste, dass ein gelber Papierfetzen mit einem Klecks roter Dusche drauf Ihr Wesen nicht ändern könnte. Ich bin sehr froh, Sie noch einmal zu treffen, Meister Kalebasse. Das dritte und letzte Mal, Richter. Wie alles in der Natur verläuft auch das Leben des Menschen in Kreisen. Für einen kurzen Moment haben sich Ihres und meines berührt. Was gibt es für Neuigkeiten aus dem Palast? Ich habe Ihre Tochter die Halskette zurückgebracht. Nun vermute ich, dass Ihre Verlobung mit Oberst Kang bald bekannt gegeben wird. Die Prinzessin ist doch Ihre Tochter. Wer sind Sie wirklich, Meister Kalebasse? War ich, besser gesagt. Da Sie schon so viel wissen, können Sie das auch noch erfahren. Vor vielen Jahren war ich ein General. Mein Name war Ouyang Bian. Als ich nach Norden in den Tatarenkrieg zog, ließ ich eine heimliche Geliebte zurück, die mein Kind unter ihrem Herzen trug. In der letzten Schlacht wurde ich schwer verwundet. Mein Pferd brach unter mir zusammen und zerquetschte mir die Beine. 15 lange Jahre war ich ein Sklave tatarischer Barbaren. Das ließ mich die Leere weltlicher Macht erkennen. Als mir die Flucht gelang, war meine Liebste bereits verstorben. Kurz nachdem ich abgereist war, hatte man sie zur kaiserlichen Nebenfrau erwählt und zu gegebener Zeit hatte sie unsere Tochter geboren. Die Eunuchen fürchteten, bestraft zu werden, weil sie sich nicht vergewissert hatten, dass sie Jungfrau war. Meine Tochter wurde als des Kaisers eigenes Kind registriert. Das, Richter, zeigte mir die Lehre weltlicher Liebe. So wurde ich ein Wandermönch. Meine letzte Verbindung zu dieser Welt ist die Sorge um das Glück meiner Tochter. Der Sie den Rat gaben, mich zu sich zu rufen. Wie haben Sie mich erkannt? Man sagt, dass wir einander ähneln. Und ich spürte gleich die Kraft Ihrer Persönlichkeit. Ich glaube ja fest ans Nichthandeln. Aber in diesem Fall hatte ich doch etwas nachgeholfen. Nun sollten Sie mich aber besser vergessen, bis Sie sich vielleicht irgendwann einmal meiner erinnern. Denn auch wenn ich für die Unwissenden nur ein Spiegel bin, an dem sie sich die Köpfe einrennen, für die Sehenden bin ich eine Tür, durch die sie ein- oder ausgehen können. Er schnalzte wie immer mit der Zunge und der Esel zuckelte gemächlich weiter. Richter Dee blickte der scheidenden Gestalt nach, bis sie zwischen den Bäumen verschwunden war. Halskette und Kalebasse von Robert van Gulik. Aus dem Englischen von Klaus Schomburg. Hörspielbearbeitung Heiko Daniels. Zweiter Teil. Die Rollen und ihre Darsteller: Erzähler Ernst Jacobi. Richter Dee Hans-Michael Rehberg. Meister Kalebasse Peter Fitz. Wei Zhang Rudolf Wessely. Hauptmann Sue Wolfram Koch. Farn Irina Potapenko. Obereunuch Fritz Lichtenhahn. Hortensie Renate Schröter, Prinzessin Sascha X, Wen Dung, Palastaufseher Udo Schenk. In weiteren Rollen Edgar M. Böhlke, Marian Funk, Stefko Hanuszewski, Uwe Koschel, Fu Rau, Jochen Langner, Matthias Scheuring, Lin Jö. Besetzung Gudrun Eggert, Ton und Technik Helmut Schick und Ursula Potyra, Aufnahmeleitung Christoph Müller, Regie Götz Fritsch. Produktion Hessischer Rundfunk mit dem Südwestrundfunk 2008. Redaktion und Dramaturgie Peter Liermann.